1966, das Jahr, in dem der Pop explodierte. So heißt der ebenso merkwürdige wie auch interessante Titel eines neuen Buches. Geschrieben hat den dicken Band John Savage, ein renommierter britischer Pop-Autor. Er sagt in diesem Buch, 1966 stellte eine Zeitenwende in dem berühmten Pop-Jahrzehnt der 60er dar. Publikum und Musiker und auch die Gesellschaft erlebten in diesem Jahr einen enormen Wandel. Und dazu will ich jetzt mit John Savage sprechen. John Savage, warum haben Sie sich gerade dieses Jahr 1966 rausgesucht? Ich habe mir das Jahr ausgesucht, weil ich nun mal über das Jahr 1966 schreiben wollte. Hätte ich über 1965 oder 67 schreiben wollen, hätte ich das auch gemacht. Aber im Ernst, ich versuche in meinem Buch zu erklären, dass 1966 ein Jahr voller Spannungen war, in gewisser Weise auch der Höhepunkt der 60er. Es war der Wendepunkt des Jahrzehnts. Das hat es für mich spannend gemacht, weil in dem Jahr eine große Dialektik steckt und viele Widerstände spürbar werden. Sie sagen in Ihrem Buch, dass die Jugend und auch die Musiker im Jahr 66 die Welt um sie herum hinterfragen. Warum wurde das Jugend- und Popgeschehen der 60er bis zu dem Zeitpunkt da plötzlich hinterfragt? Well, I think one of the reasons they did that was because of number one, success. And number two, drugs. Das lag erstens an einer großen Erfolgswelle der Musik, zweitens an Drogen und drittens, besonders in den USA, am Vietnamkrieg. Es steckte zu der Zeit viel Geld in der Musikindustrie, was größtenteils auf den Erfolg der Beatles zurückzuführen war. Und dann gab es eine Jugendkultur und eben den Vietnamkrieg. In all den Jahren des Vietnamkriegs waren die Eskalationen von 1966 die schwerwiegendsten. In the Vietnam War, in all the years that the war was going on. Es gab ja auch bei den Musikern eine Abkehr vom kommerziellen Love-Song hin zu mehr sozialkritischeren Liedern, auch rebellischeren Liedern. Und einige besonders haben Sie herausgepickt in Ihrem Buch. Und über einen ganz besonders möchte ich jetzt sprechen. Sie haben gewählt 19th Nervous Breakdown von den Stones. Wie wird denn diese Zeitenwende, die Sie beschreiben, 1966, in diesem Song reflektiert? 19th Nervous Breakdown ist deshalb sehr interessant, weil sich darin die ersten Darstellungen von Wahnsinn, wenn nicht Instabilität, abzeichneten. Es ist außerdem eine sehr merkwürdige und vor allem sehr schnelle Aufnahme. Darin spiegelt sich auch das Tempo in der Popmusik der 1960er. Zu der Zeit haben die Leute 3 bis 4 Singles pro Jahr rausgebracht, zusätzlich noch 2 Langspieler, eventuell noch eine EP. Außerdem waren sie ständig auf Tour. Es war ein fast schon lächerlich hohes Tempo und die Musiker litten bald unter Erschöpfung. Darüber hinaus waren die Rolling Stones 1966 einfach sehr präsent. Rolling Stones were coming through very, very strongly. Es gab auch einen Wandel auf der musikalischen Landkarte. London verlor langsam seine Pop-Vormachtstellung an New York und Los Angeles zum Beispiel. Woran lag denn das? Haben amerikanische Popmusiker da schneller auf die neuen Veränderungen reagiert? Well, I think also what happened was, you know, swinging London as an idea, which was. Ich denke einfach, dass das Swinging London, diese kulturelle Szene, von der man ja sprach, 1966 schon wieder am Ende war. Darüber hinaus hatten viele amerikanische Musiker längst von den Beatles und den Rolling Stones gelernt und traten jetzt mit ihrer eigenen musikalischen Antwort auf den Markt. Das fing schon 1965 mit den Birds an und ging dann 1966 weiter. Und dann ist noch das ökonomische Klima wichtig, das viele Geld, das in der Musikindustrie steckte. Die Leute in Los Angeles versuchten damals wirklich alles, um zum Zentrum der Musikindustrie zu werden. Zum Beispiel mit Bands wie den Mamas and the Papas, später mit den Monkees. Und natürlich gründete sich auch gerade die Musikszene in San Francisco. You had the start of the San Franciscan scene. Die schwarze Musik machte ja auch einen ganz interessanten Wandel durch zu der Zeit. Soul und R&B gab es ja vorher auch schon, aber Sie argumentieren nun in Ihrem Buch, schwarze Musik konnte sich 1966 befreien von der institutionalisierten Rassentrennung. Woran lag das? Ich denke, das liegt wieder am Erfolg. Der Marktführer für Soul war damals das Label Motown, das versuchte, sich dem Markt anzugleichen und damit unglaublich erfolgreich war. Motown hatte gleich mehrere Nummer-1-Hits in 1966. Ich glaube, insgesamt waren es etwa 22 Top-20-Hits. Auf gewisse Weise hat das Label mit seinem Ansatz Forderungen von Leuten wie Malcolm X umgesetzt, wenngleich weitaus weniger konfrontativ. Malcolm X forderte, dass Schwarze ökonomisch selbstbestimmt handeln können sollten, und Labelgründer Berry Gordy versuchte, das umzusetzen. Um diesen Erfolg zu erreichen, haben er und Motown natürlich nicht viel über die Civil Rights sprechen dürfen. Aus heutiger Sicht, wie hat sich denn die Zeitenwende von damals, der Geist von damals, weitergewirkt auf die Jahre danach aus Ihrer Sicht? Basically what happened in 1966 is that you had the end of the single. Was sich 1966 ereignete, war das Ende der Single. Schon im nächsten Jahr verkauften sich Alben besser als Singles. Die Drogenkultur führte dazu, dass die Musiker mehr ausprobierten und vielleicht auch ein bisschen zügellos wurden. Es gab außerdem viele Stile und Nischen, was gut für das Album als Tonträger war. Es formten sich Gegenkulturen, was bedeutete, dass Jugendliche ihre eigenen Werte entwickelten und gegenüber herrschenden Vorstellungen ausdrücken konnten, etwa in Form von Protesten. Und außerdem war es ein Jahr, in dem Freiheit ganz wichtig war. Es gab außerdem Entwicklungen in der Bürgerrechtsbewegung, genauso in der Frauenrechtsbewegung und Entwicklungen in der Schwulenbewegung, die jedoch noch immer weitgehend im Dunkeln liegen. Also developments in the still hidden gay movement. Vielen Dank, John Savage, sein lesenswertes Buch 1966 und 1966, The Year the Decade Exploded, ist gerade bei Faber und Faber erschienen. Die englische Version, die deutsche, soll im April folgen. Bringen Sie viel Lesezeit mit. Der Band hat nämlich knapp 650 Seiten und kostet ca. 20 Euro. Und zu diesem Buch gibt es auch eine tolle Doppel-CD mit den Songs des Jahres, die auch im Buch besprochen wurden. Schöne Idee, und davon gibt es hier jetzt einen. The Association, Along Comes Mary. Every time I think that I'm the only one who's lonely, someone calls on me.